Der Wassermann von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Der große Wassertest. Dies hier, werter Herr S., ist Wasser. Richtiges, reines H2O. Das klarste Wasser in der Region, wie ich Ihnen versichere. Herr S. blickte mit gespieltem Staunen darauf und fragte sich insgeheim, aus welcher Quelle er diese sauber verarbeitete Glasflasche wohl bezogen haben mochte. Wenn Sie gestatten, Herr S., würde ich Sie nun um zwei Gläser bitten. Eines davon ersuche ich Sie gnädigst mit Ihrem eigenen Brunnenwasser, mit Ihrem Leitungswasser zu befüllen. Das andere aber lassen Sie mich Ihnen doch bitte persönlich kredenzen. Herr S. erhob sich von seiner Seite der alten Couch und tat geduldig, wie ihm geheißen war. Er stellte die beiden unverschnörkelten Gläser anschließend auf den kleinen hölzernen Tisch des Wohnzimmers und beobachtete aufmerksam das weitere Geschehen. Sein Gast schenkte, wie erwartet, mit graziler Haptik Wasser aus der mitgebrachten Flasche in das soeben vor ihm gestellte leere Glas. Dabei fiel Herrn S. die behutsame und vorsichtige Art auf, die sein Gast bei dieser banalen Tätigkeit an den Tag zu legen verstand. Es hatte fast den Anschein, als glaubte er aus aufrichtiger Überzeugung, einen unvorstellbar wertvollen Schatz in seinen Händen zu halten. Einen Schatz, den es unter allen Umständen zu schützen galt. Ein seltenes Relikt, ein mächtiges Artefakt, auf das er gut zu achten hatte. Ja, nur keinen Tropfen verschwenden von diesem wertvollen Gut. Eine grundsätzlich betrachtet absolut vorbildliche Einstellung. Dennoch war eine gewisse Effekthascherei wohl nicht zu verleumden. Dieser Mann, wie Herrn S. schon bald klar werden sollte, war mit seiner Berufung ganz in seinem Element. Dies hier, Herr S., ist eine einfache Seifenlösung, erklärte Husserstratter, nachdem er wieder Platz genommen hatte und ein kleines, unscheinbares Pillendöschen gut sichtbar vor ihnen platzierte. Bei Gewässern mit einer entsprechenden Verunreinigung reagiert sie durch weißlich trübe Ausflockung. Ein einfaches chemisches Verfahren, um die Qualität von gutem, sauberen Wasser zuverlässig zu prüfen, ergänzte Husserstratter in beducht lehrendem Tone. Er neigte dabei in eigentümlicher Angewohnheit nach jeder seiner Aussagen zu nicken. Es wirkte fast so, als bezwecke er mit dieser Geste seinen Worten nach erneuter Prüfung ein weiteres Prädikat verleihen zu wollen. Ein altes Sprichwort besagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Herr S. gelte zwar als ein von Natur aus eher skeptischer Mensch, ärgerte sich jedoch insgeheim über die Tatsache, absolut nichts auf jene chemische Reaktion, die an diesem Abend an seinem Wohnzimmertische Zeuge er wurde, erwidern zu können. So schwieg er, um in seiner Not kurz darauf die klassischen Phrasen des gemeinen Viehhirten und Bauern zu zitieren. Interessant. Schau. Heute weiß er es besser, um die Aussagekraft jenes wichtigen, bereits erwähnten Indikators zur Bestimmung der Wasserqualität, namentlich der elektrische Leitwert, die elektrische Leitfähigkeit. Wasser besitzt nämlich eine bessere Leiteigenschaft, je mineralhaltiger es ist. Gewässer mit einem überdurchschnittlich hohen Salzgehalt verfügen demnach auch über einen entsprechend hohen elektrischen Leitwert. Wenn beispielsweise einfaches Kochsalz in Wasser aufgelöst werde, steigt automatisch dessen Leitwert. Das salzige Wasser täte man aber trotzdem nicht als verunreinigt bezeichnen, oder? Nun, wie Sie sehen, mit eigenen Augen sehen und erkennen können, reagiert es bereits, sagte Husserstratter in selbstgewissem Tone. Sehen Sie nur diese verunreinigte Brühe, die Sie da haben. Widerlich. Dabei neigte er dazu, seine Nase gut sichtbar zu rümpfen und einen absichtlich übertriebenen, äußerst angewiderten Gesichtsausdruck an den Tag zu legen. Und jetzt sehen Sie. Mit diesen Worten schüttete er von jener Substanz gleichsam auch etwas in das andere Wasserglas. Das weiße Pulver sank ohne spektakulären Effekt zu Boden. Das, mein guter Herr, das nennt man Wasser. Wurde Hutzelstatter sichtlich nicht müde zu betonen. Erlauben Sie mir einen weiteren Test? Herr S. nickte nachdenklich, versuchte sich nach wie vor einen Reim auf das eben Gesehene zu machen, ohne dabei recht schlau daraus zu werden. War sein Wasser denn tatsächlich in einem so desolaten, besorgniserregenden Zustand? Natürlich war ihm klar, dass sein Leitungswasser ein sehr hartes sei. Aber das galt doch nicht nur für seinen privaten Hausanschluss, sondern aber für die gesamte Region. So viel wusste er mit Bestimmtheit. Als er nach Ersuchen seines Gastes erneut zwei Gläser auf seinen Tisch gestellt hatte und sich die Prozedur augenscheinlich zu wiederholen begann, vermochte Herr S. plötzlich eine Veränderung an ihm gewahr zu werden. Er schien mit jedem Experiment selbstsicherer zu werden. Sein Grinsen wurde breiter, die Stimme kräftiger. Dieses Mal, werter Herr S., erlauben Sie mir doch bitte, den genauen elektrischen Leitwert Ihres Wassers zu ermitteln. Um dies zu bewerkstelligen, hielt Hutzelstatter ein entsprechendes Messgerät in eines der beiden, je zu zwei Drittel gefüllten Gläser. Wie Herr S. zu späterem Zeitpunkt in Erfahrung bringen konnte, dürfte es sich dabei um einen sogenannten TTS- und EC-Tester gehandelt haben. Woher Hutzelstatter dieses Messinstrument an jenem Abend plötzlich hervorgezaubert hatte, getraute Herr S. nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Jedoch vermutete er, dass es sich gleichsam der Wasserflasche in jener schwarzen, auffälligen Ledertasche befunden haben mochte. Während er sich selbst gerade in der Küche befunden hatte, um wie angeordnet die beiden Gläser zu holen, musste Hutzelstatter jenes Messinstrument wohl dieser Tasche entnommen haben. Das Gerät erinnerte entfernt an einen jener neuartigen elektronischen Fieberthermometer. Ein paar Mal rührte Hutzelstatter damit vorsichtig in dem Glase um. Diese Vorsicht war, wie er meinte, als Herrn S. ihn darauf ansprach, absolut notwendig, um die empfindliche Messsonde zwar mit dem Wasser zu benetzen, aber nicht zu beschädigen. Er beließ den Messstab für weitere 5 Sekunden in dem Glas, vollzog dann aus dem Handgelenk heraus noch 2 weitere Umdrehungen und betätigte abschließend einen weiteren kleinen Knopf. Ein schrilles Piepsen ertönte. Herr S. schreckte je zusammen. »Ah, sehr schön. Es ist soweit«, beruhigte ihn sein Gast. »Wollen wir uns das Ergebnis gleich zu Gemüte führen? Ja?« Hutzelstatter lächelte nach wie vor sein joviales Lächeln. Als er dann jedoch einen Blick auf das Messergebnis warf, verschwand es sogleich und wurde durch einen besorgten, wie auch ernsten Gesichtsausdruck ersetzt. »Herr S.«, meinte dieser dann in verändert festem Tonfall, »Herr S., sehen Sie nur, 650 Mikrosiemens! Herr S., trinken Sie das tatsächlich? Das ist Brunnenwasser!« Er deutete auf das Glas Wasser wie auf eine Krankheit, einen Aussätzigen, etwas absolut Abstoßendes. Dabei war das gerade noch so besonnene Lächeln einer besorgten, aber zugleich auch anklagenden Fratze gewichen. Herr S. wusste nicht zugleich, was er darauf erwidern sollte. Das Ergebnis überraschte ihn keineswegs und besorgt war er auch nicht, jedenfalls nicht mehr als zuvor. Lediglich das unruhige Verhalten und die Erschrockenheit seines Gegenübers irritierte ihn zusehends. Er versuchte dennoch, Haltung zu wahren, sich nichts anmerken zu lassen. Hutzelstatter erweckte jedoch den Eindruck, als wolle er jeden Augenblick nach der Verfassung Herrn S. fragen, ob es ihm auch gut ginge, nachdem er so unmittelbar mit diesem erschreckenden Ergebnis, diesen neuen Fakten konfrontiert worden war. Weshalb aber hätte es ihm nach dieser Erkenntnis anders gehen sollen als gerade noch eben? Als auch Hutzelstatter bemerkte, dass das Ergebnis bei Herrn S. nicht den gewünschten Effekt erzielte, versuchte er es mit einer Erläuterung. »Zum besseren Verständnis, Herr S., lassen Sie mich doch Ihnen etwas mehr über die gesetzlichen Richt- und Grenzwerte erzählen. wobei wir uns dieses Mal, dazu werde ich noch kommen, natürlich nicht an der österreichischen Trinkwasserversorgung orientieren wollen. Nein, Gott bewahre, diese Verordnung, wenn man sie denn als solche bezeichnen möchte, steht dieser wichtigen Thematik nun doch etwas zu lax, zu laissez-faire gegenüber. So müssen Sie nämlich wissen, dass die gesetzlich festgelegte Obergrenze der eben besprochenen elektrischen Leitfähigkeit von Trinkwasser mit 2500 Mikrosiemens beziffert wird. Da wollen wir uns doch vorzugsweise lieber an die transeuropäischen Grenzwerte der weltweit anerkannten WHO, der Weltgesundheitsorganisation, richten, die zu diesem Thema klare Stellung nimmt. Die WHO deklariert Trinkwasser nämlich in einer Range von 200 bis 800 Mikrosiemens. Ihr Brunnwasser ist somit an der oberen Grenze jener Skala einzuordnen und damit an der Schwelle zur absoluten Ungenießbarkeit. Ich hoffe doch, in diesem Kontext vermögen Sie meine Besorgnis nun etwas besser nachzuvollziehen. Husserstörter fischte daraufhin zahlreiche Dokumente aus seiner Aktentasche, die seine Aussagen nach oberflächlicher Untersuchung unterstrichen und bestätigten. Dabei verwies er vermehrt auf Empfehlungen unparteiischer Studien und auch immer wieder auf die offiziellen Gutachten der WHO, an denen er seinen Narren gefressen zu haben schien. Als er mit seinen Ausführungen schließlich geendet hatte, lehnte er sich einen Augenblick zurück und taxierte Herrn S. erneut mit jenen erwartungsvollen, starrenden Augen. »Darf ich erfahren, was Sie gerade denken? Was halten Sie von diesen für Sie jetzt natürlich absolut neuen Erkenntnissen?« Husserstörter richtete sich auf und wandte sich in erwartungsvoller Spannung Herrn S. zu. Dessen Reaktion ließ jedoch auf sich warten. Husserstörter wurde sichtlich nervös, wartete er doch scheinbar sehnsüchtig auf einen möglichen Punkt, an dem er endlich wieder einhaken und Herrn S. weiter bearbeiten könne. Womöglich erwartete er auch bereits einen Hilfeschrei von diesem, um endlich zum eigentlichen Verkaufsgespräch kommen zu können. Herr S. aber bewahrte Ruhe und antwortete erst nach einer geraumen Weile. »Wissen Sie, Husserstörter, ich glaube Ihnen und ich bin mir auch die Tatsache gewahr, dass Sie mein Wasser für unzureichend halten. Tatsächlich aber befinde ich mich im Zwiespalt mit mir selbst. Ist es denn moralisch korrekt, mir eine solche Anschaffung zu leisten, indessen doch weltweit Millionen und Abermillionen Menschen jeden Tag verdursten, ja geradezu bereit wie ein Königreich für meine unsaubere Brunnenleitung zu geben? Ja, Herr S., ja, lassen Sie mich es Ihnen erneut voll Überzeugung zurufen. Ja, ja, Sie haben Anrecht auf das sauberste Wasser. Erheben Sie sich aus diesem Brunnenpfuhl der Mittelmäßigkeit, in dem Sie so windlich vor sich hinstrampeln. Ergreifen Sie doch meine Hand und erklimmen mit meiner Hilfe ungeahnte Höhen. Nehmen Sie mein Ambrosia, das meine Wenigkeit bereit ist, Ihnen in freien, mundgerechten Stücken zu überlassen, auf dass Sie alt werden und ewig leben mögen, Herr S.« rief Husserstörter vollem inbrünstigen Eifer. Dieser wahnsinnige Fanatiker lässt sich scheinbar nicht so leicht abschütteln, wie ursprünglich angenommen. Ein sengendes Feuer schien in diesem Teufel zu brennen, das nur sein ihm heilendes Filterwasser zu löschen vermochte. Dabei hatte er bis jetzt nicht ein einziges Wort über etwaige Filteranlagen verloren, trat es Herrn S. plötzlich ins Bewusstsein. Ja, er war gut, kein Zweifel, eine Koryphäe in seinem Fach. Nun schön, Herr S., ich merke, Sie sind noch immer nicht gänzlich überzeugt und es plagt Sie nach wie vor der Zweifel. Aber, recht haben Sie, nicht alles sofort für bare Münze zu nehmen, zu hinterfragen. Bei all dem Halbwissen, das durch diese Verbrecher seinen Umlauf gelangt, wird man sich davor hüten, es ihnen übel zu nehmen. Nachdem Husserstörter jene Worte gesprochen hatte, konnte man ein mysteriöses Lächeln erkennen, das fast unscheinbar seine Lippen umspielte. Lassen Sie uns doch noch einen allerletzten Test machen, ja? Herr S. wusste nicht, welche Verbrecher sein Gast genau im Sinn gehabt hatte, aber er erklärte sich bereit, einen allerletzten Test mit diesem Scharlatan durchzuführen. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.